White Warriors! Wir sind geboren als weiße Krieger. Wir kämpfen für unser Vaterland. Deshalb sag ich immer wieder, schmeiß die Nigger aus dem Land. Denn wir sind der weiße Widerstand. Weiße Krieger für unser Vaterland. Dort von haben wir uns genannt. Und jeder Nigger wird von uns verbannt. Die Keil! Wir wollen hier keinen schwarzen Mann. Weg mit diesen Parasiten. Merkt ihr nicht, wie sie uns betrügen? Sie nutzen uns aus, bis wir am Boden liegen. Doch wir sind der weiße Widerstand. Weiße Krieger für unser Vaterland. Nordfront haben wir uns genannt. Und jeder Nigger wird von uns verbannt. Wir müssen die weiße Rasse erhalten, bevor die schwarze Brut sie zerstört. Ihr müsst doch langsam mal begreifen, dass dieses Pakt nicht zu uns gehört. Denn wir sind der weiße Widerstand, weiße Krieger für unser Vaterland. Nordfront haben wir uns genannt und jeder Nigger wird von uns verbannt. Verbannt!